aus deinen Rechten oder aus die große Wende. All das wollen sie wissen, Schikane ohne Ende. Schiffen, schwitzen, spionieren, horchen, lauschen, denunzieren, überwachen, abhören, kontrollieren, verfolgen, jagen, inhaftieren. Wir herrschen nun die Früchte einer längst verdorbenen Saat. Kommt Zeit, kommt Rat. Totale Überwachung, Meinungsdiktatur. Das eigene Volk verhasst, steht es zum treue Schwur. Wie wollen sie beschützen, wenn sich unser Volk und Land Sieger tun, wir ganz und man hat uns in der Hand. Schiffen, schwitzen, spionieren, horchen, lauschen, denunzieren, überwachen, abhören, kontrollieren, verfolgen, jagen, inhaftieren. Wir hatten nun die Früchte einer längst verdorbenen Tat. Komm Zeit, komm Rat. Kommt Zeit, kommt Rat.